»Guten Tag, Arkadi Iwanowitsch«, sagt sie. »Wie gefällt Ihnen mein Kleid? Aniska würde so etwas doch nicht fertigbringen.« Aniska ist unsere Schneiderin auf dem Lande, eine frühere Leibeigene, hat ihr Handwerk in Moskau erlernt. Oh, ein hübsches Mädel. Und Marfa Petrowna steht vor mir, zeigt sich von allen Seiten. Ich besah mir das Kleid und blickte ihr dann aufmerksam ins Gesicht. »Ich begreife nicht, was Sie davon haben, Marfa Petrowna, wegen solcher Kleinigkeiten zu mir zu kommen, sich herzubemühen. Ach, mein Gott, man darf sie auch nicht mal fragen.« Und da sagte ich ihr, um sie zu ärgern, »Ich will wieder heiraten, Marfa Petrowna.« »Das sieht Ihnen ähnlich, Arkadi Iwanowitsch. Sie legen sich damit nicht viel Ehre ein, da Sie kaum Ihre Frau beerdigt haben und schon wieder heiraten wollen. Und wenn Sie noch so gut gewählt hätten, so aber, ich weiß es, werden weder Sie selbst noch Ihre Auserwählte etwas davon haben, abgesehen vom Spott der guten Leute.« Und damit ging sie hinaus, und es war, als rausche ihre Schleppe. So ein Unsinn, nicht wahr? »Möglicherweise sind das alles nur Lügen«, meinte Raskolnikow. »Ich lüge selten«, antwortete Svidrigailow nachdenklich, als hätte er die Grobheit der Frage gar nicht bemerkt. »Und früher? Vorher? Haben Sie da nie Gespenster gesehen?« »Nein, das heißt ja. Einmal, nur ein einziges Mal im Leben, vor etwa 6 Jahren. Ich hatte einen leibeigenen Diener Filka. Als man ihn beerdigt hatte, rief ich in der Zerstreutheit, »Filka, die Pfeife!« Und er kam herein und ging zu dem Pfeifenständer. Ich saß und dachte, er wird sich wohl rächen wollen, denn vor seinem Tode hatten wir uns gründlich entzweit. »Wie wagst du«, sagte ich zu ihm, »mit einem zerrissenen Ellbogen zu mir hereinzukommen? Hinaus, tauge nichts!« Er machte kehrt, ging hinaus und erschien nie mehr. Ich habe es Marfa Petrowna nicht erzählt. Ich wollte für ihn eine Totenmesse abhalten lassen, genierte mich aber. »Gehen Sie zu einem Arzt.« »Ich weiß auch ohne Sie, dass ich nicht gesund bin, obwohl ich wahrhaftig nicht weiß, wo es mir fehlt. Meiner Ansicht nach bin ich sicher 5-mal gesünder als Sie. Ich habe Sie aber nicht gefragt, ob Sie glauben, dass man Gespenster sehen kann, sondern ob Sie glauben, dass es Gespenster gibt.«